Erster danach kommen Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus und fragen ihn, Zweiter, warum halten deine Jünger sich nicht an die alten Traditionen? Sie waschen sich nicht die Hände, bevor sie Brot essen. Dritter, er antwortete ihnen, warum brecht ihr Gottes Gebot wegen eurer eigenen Traditionen? Vierter, denn Gott hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer seinen Vater oder seine Mutter beleidigt, muss sterben. Fünfter, aber ihr sagt, wenn jemand zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, was ich dir geben könnte, ist eine Opfergabe für Gott, sechster, dann muss er seinen Vater und seine Mutter nicht ehren. So habt ihr Gottes Gebot wegen eurer Traditionen ungültig gemacht. Siebter, ihr Heuchler, sagte Jesus. Jesaja hat richtig über euch gesprochen, als er sagte, Achter, dieses Volk ehrt mich mit Worten, aber ihre Herzen sind weit weg von mir. Neunter, sie verehren mich umsonst, weil sie menschliche Regeln als Gottes Gebote lehren. Zehnter, dann rief Jesus die Menschenmenge zu sich und sagte, hört zu und versteht, elf. Nicht das, was man isst, macht einen Menschen unrein, sondern das, was aus seinem Mund kommt, macht ihn unrein. Zwölfter, danach kamen die Jünger zu ihm und fragten, weißt du, dass die Pharisäer sich über deine Worte geärgert haben? Dreizehnter, er antwortete, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Vierzehnter, lasst sie in Ruhe. Sie sind blinde Führer für Blinde. Wenn aber ein Blinder einen anderen Blinden führt, fallen beide in eine Grube. Fünfzehnter, Petrus sagte zu ihm, erkläre uns dieses Gleichnis. Sechzehnter, er fragte, versteht ihr immer noch nicht? Siebzehnter, versteht ihr nicht, dass alles, was man isst, in den Magen kommt und dann ausgeschieden wird? Achtzehnter, aber was aus dem Mund kommt, das kommt aus dem Herzen, und das macht den Menschen unrein. Neunzehnter, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lügen und Beleidigungen. Zwanzigster, diese Dinge machen einen Menschen unrein. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, macht den Menschen nicht unrein. 21. Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. 22. Eine kananäische Frau aus dieser Gegend rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. 23. Jesus antwortete ihr kein Wort. Seine Jünger kamen zu ihm und baten, schick sie weg, denn sie schreit uns hinterher. 24. Er antwortete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt worden. 25. Die Frau kam, kniete vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. 26. Er antwortete, es ist nicht richtig, das Brot der Kinder zu nehmen und es den kleinen Hunden hinzuwerfen. 27. Sie sagte, ja, Herr, aber auch die kleinen Hunde essen die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren fallen. 28. Da antwortete Jesus ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Es soll geschehen, wie du es dir wünschst. Und ihre Tochter war von diesem Moment an geheilt. 29. Jesus ging von dort weg, kam an den See Genesaret, stieg auf einen Berg und setzte sich dorthin. 30. Viele Menschen kamen zu ihm, die Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und viele andere Kranke mitbrachten. Sie legten sie Jesus zu Füßen, und er heilte sie, so dass die Menge staunte. 31. Sie staunten, weil sie sahen, dass Stumme sprachen, Krüppel gesund waren, Lahme gingen und Blinde sehen konnten. Und sie lobten den Gott Israels. 32. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich habe Mitleid mit diesen Menschen, denn sie sind schon 3 Tage bei mir und haben nicht zu essen. Ich möchte sie nicht hungrig wegschicken, weil sie sonst auf dem Weg ohnmächtig werden könnten. 33. Die Jünger fragten ihn, woher sollen wir in dieser einsamen Gegend genug Brot bekommen, um so viele Menschen satt zu machen? 34. Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten, 7 Brote und ein paar Fische. 35. Dann befahl er den Menschen, sich auf den Boden zu setzen. 36. Er nahm die 7 Brote und die Fische, dankte Gott, brach sie und gab sie den Jüngern. Die Jünger verteilten sie dann an die Menschenmenge. 37. Alle aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die übrig gebliebenen Brotstücke ein, und es waren 7 volle Körbe. 38. Es waren etwa 4000 Männer, die gegessen hatten, ohne Frauen und Kinder zu zählen. 39. Danach schickte er die Menschen weg, stieg in ein Boot und fuhr in die Gegend von Magadan.